Berliner Volkssturm ist aufgeboten und setzt mit unermüdlicher Arbeit in die Reichshauptstadt in Verteidigungszustand. Männer, Frauen und Jugendliche wissen, dass ihre Heimatstadt vor einer tödlichen Bedrohung steht. Mit Trotz und Fanatismus sind sie bereit, jeden Straße und jeden Haus wie ihr heiligstes Besitztum zu schützen. Auch der Luftterror kann die Menschen nicht in ihrer Gläubigkeit verhindern. Je größer die Not, umso härter ist ihr Wille. Diese Kultur für den herzlich größeren Fanatismus. Dieses tapfere Volk wird auch weiter die Zähne zusammenbeißen.